Die Ouvertüre zu Bizets Carmen. Während die Zuschauer sich im verdunkelten Saal bequem in ihren Sitzen zurücklehnen, werden hinter der Bühne die letzten Vorbereitungen getroffen. Szenenwechsel. Wir steigen aus einem der kleinen Aufzüge hinter der Bühne und stehen plötzlich in einem schmalen Gang. 15 Meter unter uns die riesige Bühnenfläche und über uns der ebenso riesige Schnürboden. Dicht an dicht hängen hier die Züge, ein Gewirr aus Metallstangen, oft nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, an denen Vorhänge, Bilder, Teile des oft zentnerschweren Bühnenbildes befestigt sind. Vor uns 4 Pulte mit Computern. Im ersten Moment denkt man eher an die Ausstattung eines x-beliebigen Büros als an die Schaltzentrale für die Bühnentechnik einer Oper. Die Schauspieler und Sänger sind von hier oben durch das Gewirr von Kabeln und Stangen kaum noch zu erkennen. Über Walkie-Talkie halten die Techniker untereinander Kontakt. Hattet ihr nicht auf Lichtzeichen? Nein, auf Duschluss. Ja, gut. Nächste Mal, ja? Das hat gut hingehauen. Die Inszenierung von Carmen ist bis ins kleinste Detail auf Diskette abgespeichert. Wenn es gilt, eine Mauer abzusetzen oder einen Vorhang herunterzulassen, weiß der Computer nicht nur die Nummer des Zuges, sondern auch die Fahrgeschwindigkeit. Chevy oder Caddy über die Bühne geschoben. Der Techniker neben uns bekommt durch Lichtsignal ein Zeichen vom Inspizienten, der unten auf der Bühne das Geschehen überwacht. Dann erst setzt er die Züge der Obermaschinerie in Bewegung. Der Computer gibt zwar die Fahrgeschwindigkeit vor, das aufgezeichnete Programm wird aber via Joystick mit dem Geschehen auf der Bühne synchronisiert. Am Theater, sagt Max von Wickel, früher technischer Direktor an der Oper Frankfurt und maßgeblich an deren Wiederaufbau beteiligt, am Theater darf nichts automatisch ablaufen. Der Aufbau findet jeden Tag in einer anderen Reihenfolge statt. Da sind unten Arbeiter, heute sind 10 da, morgen sind 2 da. Ich finde jeden Tag einen anderen Zustand auf der Bühne vor. Sagen wir mal, heute ist Carmen und morgen ist Lohengrin. Dann ist das eine ganz andere Arbeit, wie wenn heute Ballett wäre und morgen Lohengrin. Schon seit Mitte der 60er Jahre werden Computer in Theater und Oper eingesetzt. Zuerst bei der Bühnenbeleuchtung, später kam Feuermeldesystem, computergestützte Inspizientenanlage und die Obermaschinerie, wo wir jetzt stehen, hinzu. Robert Mattoni, in Frankfurt als Ingenieur für die Elektronik zuständig, verspricht sich vom Einsatz des Computers vor allem 2 Vorteile. Der Rechner erleichtert die Arbeit der Leute unheimlich. Und zweitens wird gewährleistet, dass ein Ablauf reproduzierbar ist, und zwar 100%ig. Früher gab es Handzüge und an jedem von ihnen musste ein Mann stehen. Computergestützt arbeitet die Obermaschinerie präziser und kann spielerischer eingesetzt werden. Auch in der Beleuchtung sind die Abläufe komplexer geworden. Robert Wilson, bekannt durch sein experimentelles Theater, hat für seine Inszenierung eine eigene Lichtdesignerin und seine Beleuchtungsproben sind genauso zeitaufwendig wie die Arbeit mit den Schauspielern. Hat sich also die Inszenierungspraxis durch den Computer grundlegend geändert? Für Max von Wickel ist das undenkbar. Die Inhalte, so seine feste Überzeugung, werden unabhängig von der Elektronik bestimmt. Die Elektronik tritt gar nicht in Erscheinung. Die hat zu tun, wie wenn Sie einen Schnitzel bestellen im Restaurant. Dann setzt sich der Koch auch nicht mit Ihnen in Verbindung, ob er 20 Grad oder 40 einstellen soll. Sondern das muss der Koch wissen.